Alexa, sag mir wann. Alexa, sag mir wann. Werd ich sie endlich wiedersehen? Alexa, sag mir was. Hab ich denn falsch gemacht? Alexa, spiel unsere Lieblingslieder. Großes Kino und dieser Flug. Und Alexa, lösch das Licht. Ich bin so verzweifelt, es spukt schon in meinem Kopf. Ich kann nicht mehr klar denken und meine Freunde halten mich schon für bekloppt. Niemand hört mir zu, niemand tröstet mich, niemand, der mich versteht. Sieht denn niemand, dass sich die Welt für mich nicht mehr dreht? Alexa, sag mir wann, werd ich sie endlich wiedersehen? Alexa, sag mir was, hab ich denn falsch gemacht? Alexa, spiel unsere Lieblingslieder. Großes Kino und dieser Flug. Und Alexa, lösch das Licht, dann sieht man meine Tränen. Wie konnte es so weit kommen? Alles war doch perfekt. Seitdem bin ich wie benommen und das Gefühl geht einfach nicht weg. Nenn es Sehnsucht nur, nenn es Liebe pur, nenn es doch wie du willst. Ich wünsch mir wirklich nur, dass die Welt sich für mich wieder dreht. Alexa, sag mir wann, werd ich sie endlich wiedersehen? Alexa, sag mir was, hab ich denn falsch gemacht? Alexa, spiel unsere Lieblingslieder. Großes Kino und dieser Flug. Und Alexa, lösch das Licht, dann sieht man meine Tränen. Alexa, sag mir wann, werd ich sie endlich wiedersehen? Alexa, sag mir was, hab ich denn falsch gemacht? Alexa, spiel unsere Lieblingslieder. Großes Kino und dieser Flug. Und Alexa, lösch das Licht, dann sieht man meine Tränen nicht. Alexa, sag mir wann, Alexa, Alexa, werd ich sie endlich wiedersehen? Alexa, Alexa, Alexa, sag mir was, hab ich denn falsch gemacht? Alexa, spiel unsere Lieblingslieder. Großes Kino und dieser Flug. Und Alexa, lösch das Licht, dann sieht man meine Tränen. Alexa, spiel Jörg Bausch.